Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. 9 Minuten, glaube ich, sind wir hier nur im Radio und dann schaltet sich das WDR-Fernsehen dazu. Freie Themennacht heute. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr Bock habt, mit mir zu reden, ganz egal über was. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111. Sonja ist meine erste Anruferin. Guten Morgen. Ja, hallo. Ja, 47 Jahre bist du alt. Ja. Was ist dein Thema, Sonja? Ja, also Alkohol. Alkohol, das heißt, du bist Alkoholikerin? Nein, ich nicht. Mein Mann, der trinkt heimlich. Ja. Wie viel trinkt er? Pro Tag eine Flasche oder wenn er mal gut drauf ist, ist er auch mal bei 2 Flaschen. Was für eine Flasche? Alles durcheinander, was er kriegen kann. Ja, wie eine Flasche Bier oder eine Flasche Schnaps? Das ist ein Unterschied. Flasche Schnaps. Flasche Schnaps. Mhm. Das ist eine ganze Menge. Ja. Wie lange geht das schon so? Wir haben uns vor 20 Jahren kennengelernt und ich habe ihn damals schon so kennengelernt, nur es wurde im Laufe der Zeit immer schlimmer. Fast 20 Jahre geht das schon. Mhm. Wann trinkt er das? Ja, also entweder wenn er frei hat oder abends meistens. Das heißt also im Prinzip sind die freien Stunden, die er miteinander verlebt, immer alkoholvernebelt. Ja, an für sich sind das nicht viele freie Stunden, abends vielleicht 1 oder 2 Stunden, weil er trinkt die Flasche in 3-4 Zügen leer und dann gibt es nur noch eine Bewusstlosigkeit. Also das in 3-4 Zügen Flasche Schnaps? Ja, also so heimlich, dass man da nicht hinterkommt, nicht? Ja, aber dann liegt er da sofort im Bett. Ja, so ist es, richtig. Er geht normal arbeiten? Ja. Der müsste doch am anderen Morgen einen irren Kater haben. Ja, aber da merkt man da nichts von. Also ich glaube, er ist schon irgendwie trainiert. 20 Jahre geht das so? Ist ja unglaublich. 20 Jahre schon. Redest du denn mit ihm darüber? Ja, wir haben darüber geredet, aber er will das nicht wahrhaben. Er streitet das auch ab, dass er trinkt, also obwohl man das ja merkt und ich... Ja, du siehst auch die leeren Flaschen, die da stehen, oder? Ja, richtig. Und wenn sie voll sind, dann kippe ich die weg, nicht? Mhm. Aber dann kann er das doch gar nicht abstreiten, wenn die leeren Flaschen da morgens immer stehen. Da kannst du doch sagen, hier, guck, das hast du gestern Abend wieder gesoffen. Ja, aber er will mich irgendwie für dumm verkaufen. Also er streitet alles ab. Er streitet nicht nur ab, dass er Alkoholiker ist, er streitet sogar ab, dass er überhaupt was trinkt. Ja, richtig. Also er stellt es so dar, als würde er nie was trinken. Ja, oder so ungefähr, ach, was willst du denn oder was hast du denn, ich trinke doch gar nichts und so. Und dann stellt er sich ein Bier auf den Tisch, um mir weiszumachen, dass das Bier also die Wirkung tut. Ich bin ganz, ganz erstaunt, Sonja, muss ich ehrlich sagen, wie gelassen und fast tapfer du das erzählst. Wenn ich mir vorstelle, ich habe einen Mann an der Seite seit 20 Jahren, der sich fast jeden Abend eine Flasche Schnaps in den Kopf kippt. Da muss doch euer Leben, eure Freizeit, euer Eheleben enorm drunter leiden. Ja, das ist kaputt. Also ich weiß auch nicht mehr, ja, was soll man dagegen machen, nicht? Weil ich habe versucht, eine Therapie irgendwie in Gang zu bringen. Aber für ihn? Er ist nicht bereit, da irgendwie hinzugehen. Ja, ja. Habt ihr Kinder? Nee, ich habe einen Sohn. Der lebt bei euch? Nein, der hat seine eigene Wohnung. Aber nochmal so auf euren Alltag zu kommen. Ihr verbringt doch fast dann gar keine Zeit normal miteinander. Er kommt nach Hause, ich stelle mir das so vor, er kommt nach Hause von der Arbeit, isst vielleicht was. Und dann bald schon kippt er sich den Schnaps rein und das war's. Ja, richtig, das ist richtig. Ja, so ist das. Ist das im Urlaub, wenn ihr in Urlaub fahrt, auch so? Also Urlaub gibt's an für sich überhaupt nicht, weil mir würde das davor grauen, weil er würde sich im Urlaub genauso benehmen, als wie es Alltag wäre. Wie hältst du das denn bloß aus, Sonja? Ja, also das ist nur so eben, wie gesagt, dass ich sehr viel arbeite. Nicht? Und dass man... Ja, ja, aber letztendlich hast du doch gar kein schönes Privatleben. Nee, überhaupt nicht. Also ich habe erst gedacht, das liegt vielleicht an meiner Krankheit, dass er so viel trinkt, aber... Was hast du denn für eine Krankheit? Ich bin unheilbar an Krebs erkrankt. Schon sehr lange. Sehr lange. Schon seit 84. Mhm. Aber kann ja irgendwie nicht sein, weil wir haben uns schon vorher kennengelernt und wie gesagt, ich habe meine letzte schwere Operation vor 6 Wochen gehabt. Ich habe Knochenkrebs im Kiefer. Ja. Habe auch einen Hirntumor, der unheilbar ist. Der ist nicht mehr zu reparieren. Also wie gesagt, nicht schon sehr lange. Ist es vielleicht dann auch so, dass du gar nicht die Kraft hast, dich richtig gegen ihn zu wehren und beispielsweise zu sagen, hier, wenn du nicht aufhörst, dann trenne ich mich von dir? Doch, das habe ich schon ein paar Mal versucht und auch schon Anfang gestartet. Mhm. Damals aber, dann kam da natürlich was dazwischen. Ich hatte ihn vor 3 Jahren mal das Leben gerettet. Da hatte er eine Blutung gehabt im Kopf, eine Hirnblutung. Auch ausgelöst durch den Alkohol? Ja, ausgelöst durch den Alkohol, richtig. Und ich habe mit den Ärzten da gesprochen. Er hat mir das hoch und heilig versprochen, damit aufzuhören mit dem Trinken. Und ich habe es auch geglaubt und habe gedacht, naja gut, vielleicht ist das jetzt irgendwie eine Wende. Und dann ist er entlassen worden aus dem Krankenhaus und ich habe mich beeilt. Ich habe gedacht, naja, vielleicht kann er noch nicht so richtig, kam nach Hause schnell und da saß er also voll wie ein Eimer. Das habe ich noch nicht erlebt, die ganzen Jahre über. Wie lange liegt das jetzt zurück? 3 Jahre. Und dann wurde das immer schlimmer im Laufe der Zeit. Also da ist auch nicht... Ich habe mit den Ärzten geredet und was weiß ich nicht noch alles, weil er auch sehr hohe Leberwerte hat und... Weißt du, Sonja, ich wollte ja gerade schon, bevor du das gesagt hast mit deiner Erkrankung, das ganz vehement sagen. Ich bin jetzt ein bisschen gebremst durch deine eigene Erkrankung. Ich sage es aber trotzdem, nach dem, was du mir jetzt gerade erzählt hast. Ich glaube, wenn, dann kann man diesen Mann nur zur Vernunft kriegen, wenn der wirklich kapiert, dass du gehst. Mhm. Ich weiß, dass man einen Alkoholiker ohne seine eigene Überzeugung nicht vom Alkohol wegkriegt. Mhm. Der muss selbst eingestehen, ja, ich bin Alkoholiker. Mhm. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass er dann sagt, ja, ich muss zu einer Entziehung, ich muss etwas tun. Mhm. Ich glaube, dass man manchmal so hart das ist, als Angehöriger einen Alkoholiker vollkommen in die Gosse fallen lassen muss. Das fällt einem sehr schwer, ich weiß, aber du hast... letztendlich alles gemacht, was man tun kann nach 20 Jahren. Ja, aber nur andersrum ist denn im Grunde genommen bin ich die Dumme. Ich müsste von vorne anfangen und würde dadurch auch das, was ich mir an für sich so aufgebaut habe, irgendwie auch dadurch verlieren. Nicht? Eine Frage ist, ob das ist ja auch für dich eine permanente Belastung. Das ist es, richtig. Und das musst du abwägen, was für dich eine größere Belastung ist. Trotz deiner Krankheit irgendwie noch einen Neuanfang zu schaffen, zu machen oder weiter in dieser Hölle eigentlich da zu leben. Ist ja auch von meiner Gesundheit her, er steht da überhaupt nicht hinter. Das ist nun mal so, wenn ich im Krankenhaus bin und er besucht mich, ich sehe das an für sich alles von ihm aus nur als Pflicht an, aber nicht vom Gefühl her. Auch wenn ich Therapien hatte oder so, also gefühlsmäßig stehen ganz andere Leute hinter mir vom Freundeskreis und so, nicht? Du musst eigentlich von diesem Mann weg, Sonja. Tja. Du musst von diesem Mann weg. Mhm. Ich merke, das reißt einen runter, das macht einen kaputt. Ja, absolut. Ich kann jetzt nicht richtig essen, man kann nicht, das geht überhaupt nicht, weil die mich radikal operiert haben. Die haben mir den ganzen Kiefer auseinandergenommen, also die haben mir das ganze Gesicht von innen aufgeschnitten, alles, ne? Also ich finde, dass es so ist, dass du unbedingt von diesem Mann weg musst. Ich möchte aber auch noch eine Einschätzung von meinem Psychologen hören. Mhm. Und diese Einschätzung soll er dir gleich selbst sagen. Das geht dann so, dass du auflegst und der Peter ist heute Nacht bei mir, der ruft dich dann an. Mhm. Von meinem Gefühl aus, nach dem, was du gesagt hast, gibt es nur einen Weg. Ja, das ist sehr, sehr schwer, also wirklich sehr schwer. Du musst ja auch schon eigentlich auch Aggressionen auf diesen Mann haben. Ne? Ja, das habe ich auch. Das habe ich auch, weil ich meine, ich selber, ich trinke nichts, nicht? Ich trinke nicht, ich rauche nicht, aber wenn ich das immer sehe, also wirklich, dann... Ach. Ich verstehe das, ich verstehe es. Also das kann man echt nicht beschreiben, nicht? Vor allen Dingen, man sitzt da, nicht? Und dann ist dieser Mann, der ist total voll und dann sagt man, meine Güte nochmal, das kann doch wohl nicht angehen, sowas. Mhm. Und dann, wie gesagt, fällt über Tisch, über Beine und alles Mögliche, nicht? Mhm. Aber streitet das ab. Nein, ich habe nichts getrunken. Mhm. Nein, ich habe nicht getrunken. Ja, das ist das wirklich das Absurde daran. Ja. Dass er das dann noch abstreitet. Nicht? Nein, ich habe nichts getrunken. Mhm. Ja, dann sage ich mal ganz in Ruhe. Ich sage, wie wäre das denn mit der Therapie? Ich sage, meine Güte, ich sage, das ist ja keine Schande. Ich sage, man kann doch ruhig eine Therapie machen. Den kannst du nicht mit Worten bereden. Nicht? Ich sage, das ist... Sonja, wir machen das so... Du legst es auf und mein Psychologe ruft dich an. Mhm. Meine klare Meinung habe ich dir gesagt. Ja. Und ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute von Herzen. Ja, gleichfalls. Und auch toll, toll, toll mit der Sendung. Dankeschön, Sonja. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir gleich 1.10 Uhr und jetzt schaltet sich das Fernsehen dazu und den Leuten sage ich jetzt auch mal eben guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Wir haben hier im Radio schon angefangen, 10 Minuten, und bitten die Verspätung im Fernsehen zu entschuldigen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben wieder eine freie Themennacht heute und das bedeutet ja, dass ihr mich anrufen könnt zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Ich bin verbunden mit Matthias und Matthias ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo? Matthias. Ja, hi, Domian. Hi. Um was geht's? Ja, um Übergewicht, beziehungsweise meine Frau. Ja. Deine Frau ist übergewichtig? Ja. Ja, nein. Oder nein? Ja, ja. Ja. Ich bin gerade auch ein bisschen, Basti, du bist ja erst 20 Jahre, das heißt, du bist schon verheiratet. Ja, seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren schon? Mhm. Warum? Tut zwar jetzt nicht zum Thema, aber gestatte die Frage. Ich bin nur so ein bisschen baff, wenn die Leute so früh heiraten. Oh, wir kennen uns eigentlich seit 10 Jahren, vorher. Ich denken kann, ja. Also Sandkastenliebe? Mehr oder weniger, ja. Deine erste Freundin? Ja. Und da habt ihr gedacht, ja, jetzt kennen wir uns schon seit Kindesbeinen an, heiraten wir mal, mit 18. Ja. Ja. Na gut. Die Freundin, die Frau, nicht die Freundin, die Frau ist übergewichtig. Ja, jetzt. Wie viel wiegt sie denn? Also seit ich das letzte Mal mitbekommen habe, waren es schon über die 100, 110. 110 Kilo. Bei welcher Größe? Sie ist ungefähr so groß wie ich, also 1,80 knapp. 1,80, mhm. Ja, ist schon ganz ordentlich. Ja. Und du siehst auch in deinem Alter, auch 20 Jahre alt ungefähr? Ja. Ja. Mhm. Belastet dich das sehr? Ist das dir unangenehm? Ja, was heißt belasten? Also, in welche Richtung denn? Na, du hast mich ja nur angerufen. Ja. Das heißt ja, da ist irgendwas nicht in Ordnung und das gefällt dir nicht so sehr. Aber irgendwas ist da nicht stimmig. Ja, seit längerer Zeit sind wir jetzt auch schon nicht mehr gemeinsam im Bett gewesen. Mhm. Das auf jeden Fall. Findest du es unansehnlich? Findest du es gar ekelhaft? Gesehen habe ich sie schon länger nicht mehr ohne Klamotten, um das so zu sagen. Mhm. Ja. Also eher ja. Ja. Also es ist schon ein großes Problem für dich, weil du deine Frau unästhetisch findest, weil sie so dick ist. Ja, also es klappt einfach nicht mehr so. Im Bett? Da und auch so, ich weiß nicht, kommunikativ ist das auch nicht mehr so. Aber das liegt dann, kommunikativ muss ja nicht unbedingt an dem Übergewicht liegen. Ja, was jetzt in die Richtung, also was in die Richtung geht, dass wir da jetzt drüber reden oder so. Ach so, dass ihr darüber redet. Ja. Ist das denn in den letzten Jahren so schlimm geworden? Oder war sie immer schon ein bisschen pummelig? Na, das fing eigentlich, so schnell kann man ja auch nicht zulegen. Das fing ja eigentlich, ja, direkt nach, Monate nach der Hochzeit eigentlich. Ach so, und vorher war sie schlank und rank oder relativ normal? Normal, mhm. Ja. Und hat jetzt wirklich so kontinuierlich zugelegt? Ja. Und du würdest sagen, die wird eigentlich, meine Frau wird immer dicker? Wird noch dicker, ja. Und immer dicker und immer dicker. Wie lange habt ihr nicht mehr miteinander geschlafen? Das, also guten Monat, mhm. Ja. Und wenn du, jetzt komm mal ganz unter uns, wenn ja. Du jetzt mit ihr schlafen würdest sollen, wenn sie es forcieren würde, es wird dich gar nicht erregen, du würdest es fast abstoßend finden. Ich glaube, das ist auch nicht, ja, ich weiß nicht, ob das Problem ist. Ich würde auch gar nicht können. Also ich war, beim letzten Mal war schon... Hm, aber die Frage ist ja, warum? Weil du es so eklig findest, auch sie zu streicheln, diesen dicken Körper zu streicheln? Also letztes Mal, deswegen traue ich mich auch eigentlich gar nichts mehr in die Richtung zu machen. Ich wäre fast, also erstickt, muss ich sagen. Wie erstickt? Als er auf dir lag, oder wie? Ja. Aha. Und ich weiß auch nicht, ob sie das so mitbekommen hat. Du windest dich so ein bisschen zu sagen, dass du es ekelhaft findest. Ja. Bemerke ich das richtig? Ich mag sie ja noch. Mhm. Aber körperlich magst du sie nicht mehr? So wie früher nicht. Matthias, ich will dich nicht in die Ecke drängen, ich will das nur rauskriegen. Ja, du bist klar. So zögerlich im Antworten, ich wundere mich ja. So. Weil es dir wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich schämst du dich auch, das zu sagen. Ja. Das sagt man ja auch nicht so einfach von der Frau, die man eigentlich geliebt hat und mit der man zusammen ist. Das sind ja harte Worte. Ja. Insofern verstehe ich das, dass du da auch ein bisschen vorsichtig bist. Ja, ich will das mit dem, das nicht mögen, möchte ich gar nicht aussprechen. Ich weiß es ja auch gar nicht. Es ist vielleicht was anderes. Nämlich? Was könnte es anderes sein? Nee, es ist ja vielleicht mittlerweile vielleicht ein anderes Mögen, keine Ahnung. Mhm. Ich bring's einfach nur nicht mehr zustande, weil ich Angst habe, dass ich es wieder nicht merkt und dass dann diesmal ganz aus ist mit mir. Also da hätte ich wirklich Angst vor. Wie meinst du, dass sie es wieder nicht merkt? Ja, ich war wirklich weggetreten für eine Weile. Also, ach, das ist jetzt wirklich kein Scherz gewesen. Nee, es war kein Scherz. Du warst wirklich ein bisschen bewusstlos, ja, oder? Ja, ich habe das auch nicht gesagt, nur um dass sie vielleicht. Ja. Entschuldige, dass ich da ein bisschen lache. Das ist ja schon sehr heftig. Deine dicke Frau liegt auf dir beim Sex und du kriegst keine Luft mehr. Ja. Aber da, wie schwer bist du denn? Bist du ein ganz dünnes Männchen? Ich habe seitdem nicht zugelegt und noch nicht abgenommen. Also ich glaube, das ist Idealgewicht für 1,80 halt. Ja, wie viel wiegst du denn? 70. Ja, gut, da kann man sich doch wehren, auch wenn da 110 Kilo auf einem liegen. Irgendwie kann man das doch wegstemmen, oder? Das war dann schon nicht mehr möglich. Das war nicht. Nee. Aber, und das hat sie nicht mal gemerkt? Sie war beschäftigt, ja. Und sie konnte noch beschäftigt sein? Das heißt, du hattest währenddessen noch eine Erektion? Muss so gewesen sein. Ich habe das dann auch nicht mehr mitbekommen. Ich muss mindestens für eine Minute, zwei gut weg gewesen. Und danach habt ihr weiter Sex gehabt? Ja. Das geht? Ich war halt mehr so passiv dann auch. Also nicht mehr so aktiv dabei. Hör mal, Matthias, das sind ja Geschichten. Ja. Das sind ja Geschichten. Und sie hat alles das gar nicht so mitbekommen. Sie kriegt auch nicht mit, dass du nicht gerade sehr auf sie abfährst mit ihren vielen Funden. Kriegt sie nicht mit? Das will ich nicht mal sagen. Aber du sagst es ihr nicht klar ins Gesicht. Es geht gar nicht um so diesen Abfahrfaktor. Mehr um dass ich Angst habe. Das weiß ich nicht, wie ich das sagen soll. Ich weiß, weil sie es auch nicht mitbekommen hat. Ich denke mal, dass sie mir dann auch nicht glaubt oder so. Matthias, du machst mir das ein bisschen schwer in dem Gespräch. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das da... Nee, du musst es mir erstmal nicht erklären, das können wir da nicht richtig drüber reden. Ich habe jetzt verstanden, dass du Angst hast, mit deiner Freundin zu schlafen, weil sie sich wieder auf dich legen könnte und du keine Luft mehr kriegst. Ja, mal genau. Profan ausgedrückt. Genau. Kann man sich ja auch vielleicht ein bisschen arrangieren. Es gibt viele Pärchen, wo der eine dick ist, der andere nicht. Da muss nicht der Dünne gleich ersticken. So, aber das habe ich jetzt verstanden. Das ist die eine Sache. Das andere ist nochmal meine klare Frage. Fährst du denn noch auf sie ab? Ja oder nein? Schon. Ich traue mich nur einfach nicht mehr, weil ich Angst habe. Ah, also du findest sie noch geil, aber du hast Angst, dass du keine Luft mehr bekommst beim Sex. Ja. Ach, das ist absurd, Matthias. Das ist doch wirklich absurd. Also ich habe am Anfang, jetzt haben wir ganz lange geredet, ich habe wirklich die ganze Zeit auch so gefragt und habe dich so verstanden, als würdest du sie nicht mehr ästhetisch finden. Nee, darum ging es nicht. Ich habe einfach nur... Hättest du mir vielleicht auch am Anfang sagen können. Ja, das Übergewicht ist schon das Problem. Ja, aber nur im Sinne von, aber nur was das Gewicht anbelangt und nicht was die Ästhetik anbelangt. Das habe ich nicht gesagt, ja. Ja. Ja. Also dann denk, also wenn es jetzt nur um das Gewicht geht, das heißt ja um die Praktik beim Sex, da kann man doch miteinander reden. Das kannst du dir doch sagen, dass da was schiefgelaufen ist. Ja, ich weiß nicht, ob sie dann verletzt sein wird, weil... Was? Ja, mehr oder weniger hat sie eigentlich für mich zugenommen. Was? Ich habe ihr das, glaube ich, auch irgendwann mal gesagt oder so, dass ich das ganz gut so finde. Oh, Matthias, jetzt reden wir, glaube ich, ein bisschen sehr dämlich um die Kurven. Jetzt plötzlich findest du es gut, dass sie dick ist und du kannst nicht ganz offen mit ihr darüber reden, dass du Angst hast? Ja, jetzt ist es schon zu extrem. Ja, und warum sagst du ihr das nicht? Ja, sie jetzt da auszubremsen aus dem Essen. Und ja, das kann man, glaube ich, machen. Und ich glaube, wir beenden auch mal das Gespräch, weil das wird mir jetzt ein bisschen zu absurd und zu obskur. Wenn das so ist, wie du mir das gerade erzählt hast, dann muss es möglich sein, dass zwei verheiratete Menschen darüber miteinander reden und dass du ihr deine Angst aussagen kannst. Okay? Machen wir jetzt mal Schluss. Wiederhören. Timmy, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Da ist er. Hi. Hallo Timmy, um was geht's? Also erstmal brauche ich einen Rat und ich habe da so ein Problemchen. Bitte. Ich habe eine Frau kennengelernt in der Diskothek. Mhm. Das war jetzt vor 2 Monaten. Mhm. Und wir hatten uns jetzt, also wir treffen uns nur am Wochenende, weil die ein bisschen weiter weg wohnt, wo ich auch wohne. Und wir sind also kein richtiges Paar, wir treffen uns einfach erstmal nur. Mhm. Ich finde sie gut, sie findet mich gut. Mhm. Bloß sie hat so einen riesen Tick. Sie hat einen Tick? Ja, ja. Das ist dick, also da wäre ich fast vom Glauben gefallen. Aber sie ist nicht dick? Nein, sie ist nicht dick. Nein, die sieht super aus. Also ich hätte nie gedacht, dass es sowas auch gibt. Und zwar, sie trägt Windeln. Und das zu Hause. Ach. Ja, und also ich sage gerade so, ach, weil ich das eigentlich, ich glaube, bisher hier in der Sendung immer nur von Männern gehört habe. Ja, kann sein. Also ich hätte gedacht, dass mir sowas irgendwas passieren würde. Also am ersten Tag habe ich da also, da war immer ein bisschen rumgeknutscht und alles, da war, habe ich auch nichts von gesehen, weil wir da bei mir zu Hause waren. Und nichts, also nichts Schlimmes, mhm. habe ich noch nichts mal gedacht. Und das nächste Mal, das war ein Wochenende später, da hat sie mich nach sich eingeladen. Mhm. Und dann waren wir da ein bisschen am Rummachen und am Rumknutschen, bis ich sie da so ein bisschen ausgezogen hatte. Mhm. Und dann musste ich mich erstmal hinsetzen, habe ich einen Schock gekriegt. Ich meine, sie... Was? Ich hab mich nicht verstanden. Du musstest dich erstmal hinsetzen, oder was? Ja, ich habe mich mal mir fehlte Atem. Ich meine, ich habe da nicht mit gerechnet, dass sie eine Windel um hat. Ja, warum hat sie die denn um? Also, ist sie eine Windelfetischistin oder ist sie krank? Ja, ich denke mal, sie ist so eine Fetischistin von Windeln. Krank ist auf keinen Fall. Und hast du sie nicht direkt gefragt, als du das gesehen hast? Ja, ich habe gefragt, was das soll. Und sie hat gesagt, wenn sie zu Hause ist, da steht sie nun mal drauf. Ach so. Und sie würde sich auch vorstellen, wenn sie mit mir zusammenkommen würde jetzt, weil wir sind jetzt, wir kennen uns jetzt 8 Wochen und wir haben uns jetzt 6 Mal gesehen. Und ich finde sie super, sie sieht da so gut aus alles. Mhm. Und sie sagte zu mir, sie könnte sich vorstellen, wenn wir zusammenkommen, dass ich das auch mal ausprobiere. Bloß da ist das Problem. Mhm. Das kannst du wiederum du dir nicht vorstellen. Nee, ich kann mir das nicht vorstellen. Aber sie ist der Meinung, wenn wir eine Beziehung eingehen, ist das halt so, dass einer muss immer zurückstecken irgendwo. Und das kann sie sich nicht vorstellen. Also sie kann nicht damit leben, wenn ich immer sage, ich mach's nicht und du machst das. Also Sie gehört das beim Vorspiel, beim Sex zum Beispiel dabei, dass man sich gegenseitig die Windel erstmal auszieht. Das macht sie immer, wenn sie alleine ist zu Hause? Also Trick, dann hat sie sie an. Sie hat eine Windel an, wenn sie zu Hause ist. Also wenn sie rausgeht, hat sie es nicht an. Also macht sie grundsätzlich bis jetzt nur zu Hause, soweit ich sie erstmal kenne. Ja. Und jetzt ist die Frage, wie soll ich mich verhalten? Also ich meine, Timmy, die Frage, ich finde, die Frage ist ganz eindeutig zu beantworten. Ja, weil ich will es aber nicht verlieren. Aber wenn das nicht dein Ding ist, das ist ja nun auch eine sehr spezielle sexuelle Richtung, sagen wir es mal so. Ja. Wenn das nicht dein Ding ist, dann kannst du das auch nicht mitmachen, Mann. Ja. Wenn die Frau noch so toll ist. Du kommst dir ja albern dabei vor. Geschweige denn, dass es dich anmacht in irgendeiner Form. Ja, klar. Aber vielleicht gibt es ja auch einen guten Weg, gibt ja genug Zuhörer von dir, die das irgendwie umwandern könnten, die mir vielleicht ein paar Tipps geben könnten, ohne dass ich jetzt sofort sage, nein, ich mach das nicht, Schluss aus. Wie ist es denn, könntest du denn damit leben oder dich arrangieren, dass sie das bei sich zumindest macht und praktiziert, dass sie diese Dinge anhat und dass du ihr das aufmachst oder anlegst? Ja gut, also das Problem ist ja das, was ich nicht weiß, wenn sie jetzt die Windel um hat und ich will jetzt was fertig berühren. Mhm. Nachher hat sie in die Windel reingemacht oder irgend sowas. Verstehst du das? Nachher will sie berühren oder dann habe ich auf einmal die Hände braun. Das ist natürlich auch ziemlich hart. Ja, das musst du natürlich, das musst du mit ihr voll besprechen, wie sie da gestrickt ist. Ob sie das so ganz heftig dann auch macht. Ja. Nehmen wir mal an, wir finden nichts vor in der Windel. Ne? Das ist nur die pure Windel. Ja. Könntest du damit dich arrangieren, dass du dann so diverse Spielchen, dass du das mit in die Sexualität mit einbaust, die Windel? Ja, ich meine, das kann man mal einmal mitmachen, weil ich es voll gut finde, aber ein Leben lang würde ich das nicht vorstellen können. Ne? So, das ist mir eigentlich klar, wo die Sache hinläuft, nämlich dass das nicht funktioniert mit euch beiden. Ja, ich habe mir vielleicht gedacht, wenn ich ihr eine Perücke mitbringe oder irgendwas, dass ich sage, okay, probierst du mal mit einer Perücke auf, die du auf den Kopf aufsetzt. Vielleicht liegt es ja nur daran, dass ich irgendwas umhaben muss oder anhaben muss. Ich glaube, so einfach ist das nicht. Ich glaube, das muss man schon ernst nehmen. Wenn jemand sowas hat, ist das eine richtige sexuelle Affinität. Ja. Und wenn man selbst da überhaupt nichts mit zu tun hat, kriegst du es dir auch nicht hingebogen. Gut, aber ich nehme deine Anregung gerne auf. Es kann ja vielleicht der eine oder andere zuhören, der in ähnlicher Situation mal war wie du. Genau. Und der möge anrufen, die möge anrufen und dir, Timmy, dann vielleicht einen Tipp geben. Vielleicht noch während der Sendung. Wenn man irgendwie umwandern kann, dass das nicht so offiziell ist, ne? Ja, genau. Also wir hören mal zu, vielleicht kommt irgendwas rein im Laufe der Sendung, okay? Ja, klar. Gut, Timmy. Jo. Alles Gute, tschüss. Ja, ciao. Stefan, 19 Jahre alt, guten Morgen. Hallo, ja. Stefan. Ja. Mein Thema. Ja. Und zwar habe ich auf einer Party ein Mädchen kennengelernt vor etwa 4 Wochen. Mhm. Und von ihr habe ich heute Abend erfahren, dass sie von mir schwanger ist. Das ganze Problem dabei, ich habe seit 1,5 Jahren eine Freundin, mhm, und sie ist selber 14. Die du kennengelernt hast, 14? Ja. Oder deine Freundin ist 14? Nee, meine Freundin ist 18. Die ist 18. Dieses Mädel, was du seit 4 Wochen kennst, ist 14 Jahre alt. Ja. Und die ist schwanger. Ja. Wie oft wart ihr zusammen? Wir haben uns zwischendurch ein paar Mal getroffen, dann sehen wir es heute Abend. Also wie oft habt ihr miteinander geschlafen, meine ich? Einmal, das war nur an dem Abend, wo wir nur einmal? Mhm. Ja, wo wir an dem Abend vom Kollegen waren, hatten wir beide und getrunken. Du hast auch noch nie irgendetwas von Verhütung gehört? Ja, doch schon, aber wir hatten beide etwas übermäßig viel getrunken. Achso, und dann vergisst man nicht das. Nicht zurechnungsfähig. Und ja. Ja, das ist aber keine Entschuldigung, Stefan. Nee, und wenn du blau bist wie eine Tonne, musst du immer daran denken, dass du dir das Gummi drüber ziehst. Und nicht nur wegen der Verhütung, sondern auch wegen deines Schutzes. Hm? So. Nun ist sie aber schwanger. Stimmt das auch? Oder will sie dir da irgendwie vielleicht auch Druck machen? Oder wie schätzt du es ein? Ich kann mal jetzt, also sie hat mir das heute Abend erzählt, aber ich kann da jetzt nur von ausgehen. Wie ist denn euer Verhältnis überhaupt? Ist das eher, dass sie mehr will als du oder dass da auch Spannungen drin hängen? Nee, wir haben also in dem Abend haben wir halt uns das ein bisschen mit unterhalten, dann ist da halt ein bisschen mehr drauf geworden. Mhm. Und weiß sie, dass du eine Freundin hast? Ja, jetzt schon. Wie jetzt schon? Seit wann war's? An dem Abend wusste sie noch nicht. Mhm. Und ihr habt euch dann danach ein paar Mal auch getroffen? Ja, und so noch ein paar Mal getroffen. Halt. Telefoniert auch? Ja, zwischendurch mal, aber eher weniger. Wir haben uns meistens getroffen, halt nur telefoniert. Ja. Jetzt mal abgesehen davon, dass sie vielleicht schwanger ist, wenn es denn stimmt. Noch wissen wir das ja nicht hundertprozentig. Wie hast du dir das denn vorgestellt, wie das weitergehen sollte? Du bist in einer festen Beziehung und hast so ein ganz junges Mädel dir da geangelt. Wie sollte das denn weiterlaufen? Ja, keine Ahnung, weiß ich echt nicht. Deswegen, ich bin jetzt schon die ganze Nacht wild durch die Gegend gefahren und bekloppt und hab mir Gedanken gemacht. Mhm. Ich weiß nicht. Na gut, aber du hast es ja immerhin 4 Wochen so aufrechterhalten. Du hast sie so als Zweitfreundin gehalten, quasi nebenher. Ja, nee, wir haben uns mehr oder weniger als gute... Ja, gute Freunde haben uns mehr verstanden, also nicht jetzt als Beziehung oder sowas. Ja, gut, aber das kommt natürlich bei jemandem, bei einem 14-jährigen Mädchen, wenn du auch gleich mit der beim ersten Mal schläfst, hat das natürlich ein hohes Gewicht, ne? Was hat sie denn in den letzten Wochen immer so gesagt, was sie gerne möchte? Ja, gar nicht, wir haben uns nur halt darüber unterhalten, was wir gemacht haben und das, was wir früher so gemacht haben. Wir haben also nie irgendwie über eine Beziehung so gesprochen. Verstehe. Hast du denn den Eindruck, dass sie verliebt in dich ist? Ja, weiß ich nicht. Kann ich nicht einschätzen. Hm. Wie hat sie denn reagiert, als du ihr erzählt hast, dass du eine Freundin hast? Ja, sie hat sich nur gewundert ein bisschen. Also was heißt gewundert, sie war ein bisschen geschockt, aber nicht so wirklich entsetzt, also nicht so gedacht, dass ich jetzt nur sie wollte oder so. Hat sie geweint? Nee, auch nicht, gar nicht. Auch nicht. Hm. Bist du dir wirklich ganz sicher, dass das stimmt, was sie gesagt hat? Ja, ich denke mir schon. Hm. Ja, jetzt bleibt ja gar nichts anderes übrig, Stefan. Jetzt musst du dich mit ihr treffen. Ja, ich habe ja heute Abend, habe mich ja mit ihr getroffen gehabt, beziehungsweise vor telefoniert gehabt, dann meinte sie, dass sie halt mit mir mal sprechen müsste und dann haben wir uns halt getroffen gehabt. Ja, und dann hat sie uns halt erzählt. Beziehungsweise haben wir jetzt über den Abend geredet, wo wir dann uns kennengelernt haben und dann sind wir erzählt, dass sie ja schwanger geworden ist. Mhm. Und was denkt sie, wie das jetzt weitergehen soll? Keine Ahnung, wir konnten beide eigentlich nichts mehr sagen, beziehungsweise ich konnte nichts mehr sagen. Mhm. Ich bin auch einfach gegangen. Mhm. Sie ist erst 14 Jahre alt. Das heißt, die Eltern müssen einbezogen werden von ihr. Unbedingt. Und ich würde euch raten, dringend raten, dass ihr zu einer Beratungsstelle geht. Ganz dringend. Du mit ihr zusammen. Und die Eltern müssen mit einbezogen werden. Das geht nicht anders. Hm. Es gibt sonst gar keine andere Lösung. Und die Frage, wie du jetzt mit deiner Hauptfreundin umgehst, das ist ein anderes Thema. Wann du ihr das sagst. Wie lange bist du mit der schon zusammen? 1,5 Jahre jetzt, etwa. Was meinst du, wie die darauf reagiert, wenn die das hört? Bitte? Was meinst du, wie die darauf reagiert, wenn die das hört? Ja, weiß ich nicht. Also Chaos überall, ne? An jeder Front. Ja. Mhm. Mhm. Du hast es selbst verursacht. Du bist selbst schuld. Du hast nicht aufgepasst. Und du hast als älterer, als erfahrenerer mit einem 14-jährigen Mädchen Sex gehabt, Stefan. jetzt musst du es auch ausbaden. Jetzt musst du dazu stehen, du musst zu dem Mädchen stehen und du musst auch Manns genug sein, mit den Eltern zu reden. Anders geht's nicht. Und da muss gemeinschaftlich mit den Eltern, mit einer Beratungsstelle, muss überlegt werden, was zu tun ist. So, wenn du das geregelt hast, dann überlegst du, wie du mit deiner Freundin vorgehst. Wann du ihr das sagst. Kann natürlich sein, dass du sie verlierst, ne? Dass sie so sauer ist. Ja, das will ich eben nicht. Ja. Aber ich würde sagen, jetzt kommt es auf ein paar Tage auch nicht mehr an, oder auf eine Woche. Jetzt mach nicht alle an allen Seiten wirklich Umstände, sondern regel das erstmal mit dem kleinen Mädel. Was heißt regeln? Kümmere dich darum, so meine ich das. Ja. Was hat sie denn gesagt? Hat sie gesagt, dass sie mit ihren Eltern sprechen will? Ja, wie gesagt, sie hat mir nur erzählt, dass sie schwanger geworden ist an dem Abend. Mhm. Und sie hat mit ihren Eltern auch nicht drüber gesprochen gehabt. Mhm. Und da kann ich gar nichts mehr, da bin ich dann. Weißt du, wie ihr Verhältnis zu den Eltern ist? Nein, weiß ich gar nicht. Gar nichts. Also wir haben uns nur so auswahl getroffen, ich kenne die Eltern so gar nicht. Mhm. Mhm. So, jetzt habe ich immer noch so eine ganz kleine Hoffnung, dass das nur ein Trick ist von dem Mädel, um auf sich aufmerksam mehr zu machen und dich an sie zu binden. Das ist eine kleine Hoffnung vielleicht. Ja, kann ich auch nur hoffen. Ja, aber um das wirklich rauszukriegen, musst du jetzt initiativ werden. Das heißt, du musst ihr sagen, pass auf, wir reden jetzt zusammen mit deinen Eltern. Und wir werden dann auch gemeinsam zu einer Beratungsstelle. Nur so geht's. Stefan, mehr kann ich ja nicht sagen. Das ist jetzt eine harte Sache, da musst du durch. Du kannst dich ja jetzt nicht in die Luft auflösen. Ja, schon richtig. Und du kannst jetzt, ist es das einmal mal sowas passiert? Wahrscheinlich. Ja. Ich hoffe, dass das jetzt die Ober-Super-Ultra-Lehre für dich ist. Immer mit Gummis. Ja, immer, das ist jetzt auch eigentlich immer der Fall. Ja, ja. Gut, aber nur ist es eben. Das darf nie wieder passieren, sowas. Ungewollt. Ne? Lieber Stefan, alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Oliver, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Oliver. Hallo, Oliver. Ich höre gar nichts. Da ist, glaube ich, überhaupt keine Leitung da. Dann gehe ich mal weiter mit Werner, 34 Jahre. Guten Morgen. Ja, morgen, Domian. Ja, hallo, Werner. Da ist jemand. Ja. Um was geht's bei dir? Um was geht es bei dir? Um Dehnungsspiele. Um was? Um Dehnungsspiele. Um Dehnungsspiele? Richtig. Was ist denn das? Sexuelle Dehnungsspiele. Sexuelle Dehnungsspiele? Das hört sich aber sehr versaut an. Also wollen wir mal ganz vorsichtig darüber versuchen zu reden. Kommt drauf an, wie man es sieht. Ja. Mit wem betreibst du denn diese Spiele? Mit meiner Freundin. Mit der Freundin. Oder mit mir alleine. Oder mit dir alleine? Ja. Aha. Was wird denn da gedehnt? Ja, bei meiner Freundin eben die Vagina. Mhm. Oder bei mir eben anal. Mhm. Mit was? Durch was? Also wir benutzen Dildos. Mhm. Bei meiner Freundin benutzen wir Dildos. Oder schon mal verschiedene Gemüsesorten wie Gurken oder eine Aubergine. Ich habe ja mal ein sehr nettes Gespräch hier geführt mit einer Dame. Da ging es um die weibliche Masturbation. Und da sagte sie mir immer, dass sie sich auch Gurken kauft. Mhm. Und es gibt bei Plus oder bei Lidl, ich weiß nicht, in der Tat wohl Gurken, die heißen Frauenglück. Die heißen wirklich so. Also diese Gemüsesorte heißt Frauenglück. Ich glaube, die Sendung hatte ich hier gehört. Ja. Aber die Gurke habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Das fällt mir immer ein, wenn ich Gurke höre. Muss ich mal an Frauenglück denken. Habt ihr aber auch im Geschäft noch nie gesehen, dass da Frauenglück so und so viel Cent steht oder so? Keine Ahnung. Also ihr benutzt das auf jeden Fall auch. Wir benutzen das auch. Ja. Ist das ja schon eine ungewöhnliche Sache. Warum macht ihr das? Tja, weil es uns Spaß macht. Wir beziehen das praktisch als in das Vorspiel mit ein. Ja. Ja, und wir gehen eben bis zur Hand oder bis zur Faust. Mhm. Ja, bei mir auch ein bisschen extremer. Noch extremer? Noch extremer. Noch extremer als die Faust? Ja, ja. Ich sag immer, ich nehm alles, was passt. Was passt denn? Was ist das Größte denn bisher gewesen? Eine 1,5 Liter Cola-Flasche. Mhm. Vom Durchmesser her. Mhm. Wie lange bist du denn mit deiner Freundin schon zusammen? Du bist jetzt 34 Jahre alt? Wir sind jetzt 7 Jahre zusammen. 7 Jahre. War das am Anfang auch schon so oder hat sich das so im Laufe der Beziehung ergeben? Nee, das hat sich im Laufe der Beziehung hat sich das so ergeben. Also am Anfang so die normale Sexnummer, wie so Pärchen eben Sex miteinander haben? Richtig. Und irgendwann war es langweilig und habt ihr gedacht, wir müssen irgendwas Neues entdecken und machen? Boah, langweilig ist es an von sich nie gewesen. Wir haben praktisch immer irgendwie mal was Neues ausprobiert. Ach so. Aber da haben sich dann auch gleich die Richtigen gefunden, ne? Weil das ist ja nicht jeder Manns und jeder Frau Sache, so etwas zu tun und zu praktizieren. Ja. Mhm. Hast du da nicht Angst, das ist auf deine Person mal bezogen, wenn du solche heftigen Dinge da praktizierst, dass du dich verletzt dabei? Oder dass du verletzt wirst dabei? Die Angst, die habe ich an von sich nicht. Weil wir achten auch immer drauf, wenn wir jetzt die Faust oder eben die Finger nehmen, wenn die Fingernägel kurz haben. Mhm. Ja, und ansonsten, je nachdem, was wir für Utensilien nehmen, das keine scharfen Kanten dran. Also es gibt ja die alte sexuelle, eine sehr, sehr alte sexuelle Praktik des Fisten. Mhm. Und also wo auch die Faust in den Anus eines Menschen eingeführt wird. Ja, was, das machen wir praktisch in dem Sinne dann bei mir. Ja, und das weiß ich von Ärzten, dass das schon eine sehr heikle Geschichte ist, wenn man sich da nicht vorsieht. Da muss man schon auf alles achten. Ich meine, du hast gerade ja auch schon ein paar Beispiele genannt, wo ihr euch und wie ihr euch vorseht. Mhm. Mhm. Könntest du dir vorstellen, dass das Ganze noch eine Steigerung nimmt? Oder würdest du sagen, wir sind jetzt so da angelangt, was eigentlich so möglich ist? Na, es gibt bestimmt noch eine Steigerung, aber die haben wir bis jetzt noch nicht gefunden. Mhm. Also ich hatte, meine Freundin hatte bei mir auch schon mal alle 2 Fäuste drin. Mhm. Aber ich sag mal, nicht ist unmöglich. Mhm. Es gibt bestimmt noch Steigerungen. Also ist schon heftig und manch einer wird jetzt zusammenzucken und denken, mein Gott, wie pervers. Ja. Ja? Es ist wahrscheinlich auch nicht so oft, dass Menschen das machen. Mhm. Aber wenn ihr beide, ihr als Paar, das für euch so entdeckt habt und gefunden habt und ihr euren Spaß daran habt und niemand zu Schaden kommt dabei, ist es ja in Ordnung. Ja. Ja? Aber ich wollte auch noch was sagen. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das der erste gewesen ist oder der zweite. Ich habe die Sendung nicht ganz von Anfang an mitgekriegt. Mhm. Mit dem, wo seine Freundin etwas zugenommen hat. Ja. Wo er sich jetzt nicht ganz klar wurde, ob er sie jetzt mag oder ob er sie abstoßend findet. Ja. Oder er hat Angst vor, dass er erstickt, wenn sie auf ihm liegt. Richtig. Meine Freundin ist auch nicht gerade schlank. Wie ich die kennengelernt habe, hatte die auch schon die 90 Kilo und hat mittlerweile auch über 100 Kilo. Mhm. Und du bist auch eher rank und schlank? Ich bin rank und schlank. Ja. Ich habe nur 75 Kilo. Oh ja, dann ist er sehr dünn. Ja. Und wir kommen damit wunderbar zurecht. Und es gibt ja auch noch andere Stellungen, die nur auf sich drauf sehen. Absolut, deswegen war ich ja gerade auch irritiert. Ja. Wenn es nur das ist, dass er Angst hat, dass seine Freundin ihm die Luft abdrückt, das ist doch albern. Dann kann man sich doch irgendwie, wie du schon sagst, andere Stellungen aussuchen und dann ist es gut. Ja, aber ne? Es gibt ja so viele Pärchen, wo einer dick ist und der andere nicht dick. Und da erstickt der Dünne erstickt dann auch nicht gleich immer. Ja. Ah, mir war das dubios, das Gespräch vorhin. Weil meine Freundin und ich, wir haben da auch keine Probleme mehr. Ja. Weil ich stehe sowieso auf mollige Frauen. Ja. Weil allein schon auf große Oberweiten. Ja. Ja, und eine schlanke Frau mit großer Oberweite sieht irgendwie nicht aus. Also ich muss die Frau auch schon die dementsprechende Figur dabei haben. Ich hab so den Eindruck, dass ich euch beglückwünschen kann, dass ihr wirklich ein rundum zufriedenes Liebespaar seid. Doch. Ihr macht ungewöhnliche Sachen, die nicht jedermanns Geschmack treffen. Muss es ja auch nicht sein, aber euch gefällt's. Mhm. Du hast eine dicke Frau, die du magst und alles ist im guten Bereich. Ja. Ne? So soll's bleiben, Werner. Grüß deine Freundin herzlich von mir. Ja, die sehe ich am Wochenende. Na prima, alles Gute euch beiden. Gut, alles klar. Doch. Tschüss. Tschüss, schönen Abend noch. Mach weiter so. Dankeschön. 1 Uhr 38 und 45 Sekunden. Wir machen eine ganz kleine Pause. Auf die Sekunde, 1 Uhr 39 und 30 Sekunden, hier ist Radio 1 Live. Und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow. Domian, wir haben eine Freitemennacht. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt. Das kann sehr exotisch sein, wie wir es gerade gehört haben. ich will den Begriff gar nicht nochmal in den Mund nehmen. Es kann aber auch was ganz Allgemeines sein, es kann auch was Politisches sein. Ich muss das ja immer wieder erklären, das muss ich euch erklären, die ihr diese Sendung schon sehr gut kennt. Aber es gibt ja im Fernsehen und im Radio, ich glaube im Fernsehen noch öfter, immer wieder die Rheinzapper, die nachts so durch die TV-Landschaft zappen und zufällig zum allerersten Mal diese Sendung hier sehen. Und dann muss ich das erklären. Das ist eine Live-Talkshow hier, eine Live-Telefon-Talkshow. Da kann man einfach anrufen, kostenfrei diese Nummer hier wählen, 0800 5678 111 und mit mir reden. Egal über was. Wenn ihr Bock habt, mit mir zu reden, dann ruft an. Ja, der nächste hat einen etwas ungewöhnlicheren Namen. Der heißt nämlich Chimislav. Stimmt das? Richtig, Chimislav. Ach, das kann ich gar nicht aussprechen. Chimislav heißt ich das. 30 Jahre alt. 30 Jahre, genau. Ist das ein russischer Name? Das ist ein polnischer Name. Ein polnischer Name. Polnischer Name. Ich grüße dich, um was geht's? Und zwar, erstmal Lob an deine Sendung, dein Team. Danke. Mein Thema ist Sex zu dritt oder gar zu viert. Aha. Und zwar muss ich dazu sagen, seit 7 Monaten bin ich ein glücklicher Beziehung. Halt, ich habe nicht verstanden, wir haben eine Störung in der Leitung. Seit 7 Monaten bin ich super glücklich in der Beziehung mit einer Frau zusammen, die ich sehr liebe. Ja. Und wenn wir richtig guten Sex haben, also wir haben auch sehr guten Sex zusammen und wir probieren auch viele Sachen aus und sowas alles, dann sagt sie schon mal, wenn ich schon fertig bin oder beziehungsweise nicht mehr kann oder so, dann sagt sie, ja, wenn jetzt dein Kollege hier stände oder wenn er da wäre oder so, könnte er weitermachen oder so. Da sagt sie immer so spaßhalber, aber dann, wenn wir drüber reden oder so, sagt sie, könnte sich das eventuell vorstellen. Und meine Frage ist, oder dass du mir vielleicht einen Rat geben kannst, ja, ob das gut für die Beziehung wäre, ob das die Beziehung festigen würde oder eher im Gegenteil. Das ist mein Bedenken, wie es danach wäre. Weißt du, das ist eine ganz schwierige Frage, die man überhaupt nicht allgemein beantworten kann, weil das natürlich immer von den handelnden Personen, also von dir, jetzt in dem Fall von dir abhängt und von deiner Freundin, wie ihr damit klarkommt. Also sie scheint das ja zu wollen, ne? Ganz eindeutig zu wollen. Wenn sie das schon mehrfach nach eurem Sex gesagt hat, ach, also wenn jetzt ein Kumpel hier wäre, könnte der eigentlich noch ein bisschen weitermachen, ja, und du solltest dann zugucken, oder wie stellt sie sich das vor? Ja, ich könnte da auf jeden Fall mitzugucken oder beziehungsweise auch mitmischen oder so, ja, und so weiter. So, auf jeden Fall. Und jetzt ist die ganz entscheidende Frage. Deine Freundin scheint es zu wollen. Willst du es? Wie ist es für dich, wenn ein anderer Mann mit deiner Frau schläft und du stehst daneben, du liegst vielleicht daneben oder du würdest vielleicht sogar ein bisschen mitmachen? Also ich kann mir vorstellen, dass wir machen... Ja, die Leitung ist so schlecht. Sag, wiederhol nochmal. Also ich könnte mir vorstellen, dass mich das erregen würde oder geil machen würde, wenn ich sie dabei anschauen würde, wie sie abgeht oder so. Ja. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, das war schon mal ein Anfang. Das heißt, also dich stößt es nicht völlig ab. Es gibt ja Männer, die sagen, nicht, auf keinen Fall, niemals. Nein. So ist das bei dir nicht. Na, so bist du bei mir nicht. Also ich könnte mir wahrscheinlich vorstellen, nur meine Frage ist, wie ist, wenn wir fertig sind oder so, wie ist die Beziehung, weil da zum Beispiel 2 Freunde von mir, die auch eher ganz nah sind, die gehen auch oft zusammen weg und machen Spaß zusammen und so und ab und zu machen wir Fetten zu Hause oder so und sie verstehen sich untereinander auch und ich bin nicht eifersüchtig oder so, ich vertraue ihr auf jeden Fall, ja, sie kann bei dem auch auf dem Schoß sitzen und was weiß ich, ist alles noch okay, ne? Ja. Wie ist denn danach, das ist meine Frage, wo ich keine Antwort für finde, ja? Wie ist dann, wie würde es, ob das gut für uns wäre oder nicht eben, ne? Ja, aber das habe ich ja versucht zu beantworten und ich glaube, also du meinst es für dich und deine Freunde, ob es gut für euch beide wäre? Richtig, ja, genau, für unsere Beziehung. Ich glaube, da du jetzt doch in einer gewissen Weise ein Interesse zeigst und du dir vorstellen kannst, dass das schon irgendwie auch erotisch und auch attraktiv erregend für dich sein könnte, würde ich jetzt eigentlich sagen, dann mach das doch mal. Einfach mal machen? Mach es doch mal. Und wie würde sich das eventuell auf die Beziehung zu meinen Freunden, eventuell würde da kein negatives irgendwie zu meinen Freunden gegenüber oder mir gegenüber oder irgendwie sowas? Ja, das muss man überlegen, das weiß ich nicht so genau, das kann ich nicht sagen. Also meinst einfach mal riskieren, einfach mal... Wichtig ist ja erstmal eure Beziehung, ja. Und du kannst dich ja dabei auch beobachten, ob es dir vielleicht doch eine Nummer zu hart wird. Es wird aber auf jeden Fall nicht an den Mann reingehen oder so, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, das musst du ja auch nicht. Das nicht. Das musst du ja auch nicht. Und wenn es dir nun irgendwie, wenn du doch einen üblen Beigeschmack irgendwie hast, dann war es einmal ein Versuch und ich glaube, dass dadurch die Beziehung auch nicht kaputt geht. Auch nicht, ne, wenn man es einfach nur wie irgendwo. Ja, also versucht es mal. Und wenn man auch, jetzt auch nochmal auf die Freunde bezogen, wenn da von vornherein klar ist, hier Jungs, das ist wirklich dann nur so ein sexuelles Spiel, meine Freundin ist meine Freundin und da sind die Grenzen. Ich glaube, dass man sich da sogar auch arrangieren kann. Man muss es aber von vornherein klar abstecken. Die Grenzen, weißt du? Ja, ja. Und noch eine ganz blöde Frage. Wenn, ich meine, ich kenne meine Freundin, also die kenne ich schon einige Jahre und so, und ich weiß, wie sie so sind. Müsste man dann eigentlich doch mit Kondom es machen? Oder? Absolut, ja, absolut. Auf jeden Fall. Ne? Absolut. Das werde dann nicht abtören oder so, ne? Nein, absolut. Also ich finde, dass man da gar keine Einschränkung machen sollte. Es sei denn, man ist ein festes, man ist wirklich absolut zusammen miteinander, man hat einen AIDS-Test gemacht, dann ist es okay. Aber sonst natürlich immer mit Gummi. Immer mit Gummi. Alles klar, Junge. Das alles Gute. Also ich wollte noch so einen Ratschub und ich glaube, jetzt will ich es einfach riskieren. Ja, und melde dich auf jeden Fall. Ja, melde dich nochmal, ich bin sehr gespannt. Alles klar, mach alles Gute, tschüss. Danke dir, ne? Ciao. Oliver, 30 Jahre alt, guten Morgen. Einen schönen guten Morgen, Jürgen. Eine ganz klare Leitung, das gefällt mir gut. Das weiß ich richtig, ich kann dich richtig gut verstehen. Gut, jetzt müsste ich dir erstmal so ein Lob aussprechen für deine Sendung. Wenn ich Zeit habe, höre ich da immer zu. Dankeschön, das freut mich. Es geht bei mir auch um Süchte, möchte ich mal fast sagen. Ich bin süchtig nach Autos, ich sammle Autos. Und richtige Autos oder kleine Autos? Kleinere. Kleine? Mhm. Also so Matchbox? Ja, so sowas. In der Größe, richtig. Mhm. Wie viel hast du schon? 45.000. 45.000? Mhm. 45.000 Autos? Ja. Wie sensationell. 45.000 kleine Autos. Wie viel Platz braucht man dafür? Sagen wir mal, eine 3,5-Zimmer-Wohnung. Ein im Prinzip Kinderzimmer, ich habe keine Kinder, ein Kinderzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche und ein Schlafzimmer. Unglaublich. Unglaublich. Das sind doch irre, da ich keine Putzfrau habe, denke ich natürlich gleich auch in diesen Kategorien, weil ich alles selbst mache. Das sind doch Dreckfänger, die man immer abstauben muss, oder? Ja, das ist richtig, das mache ich auch alles selber. Also gehst du mit so einem Wedel da durch, oder? Ja, das ist schon etwas genauer, also etwas pingeliger bin ich da schon. Die werden poliert. Und was ist das schönste Auto, was du hast? Das schönste? Mhm. Sei stolz. Nee, so ein Vauxhall Cresta ist das. Der ist von Matchbox 1:75, erste Serie. Ein was? Ich hab nicht verstanden. Ein Vauxhall Cresta heißt der. Kenn ich gar nicht. Ist von Matchbox die erste Serie. Aha. Und der ist so, ist das Wertvollste, ist ein unbespieltes Stück. Und ein unbespieltes Stück? Ja. Wie teuer wäre das, wenn wir das verkaufen? 200 Euro. 200 Euro? 300 Euro. Aha. Wie lange machst du, sammelst du schon? Ich denke, seitdem ich 5, 6 Jahre alt bin, um den Dreh. Darf ich fragen, warum du solche Autos sammelst? Ich denke, das hat irgendwann hat das mal so ein, sagen wir mal, ich habe mich immer für Autos interessiert und habe meine Eltern immer gefragt, so, was ist das, was ist das, was ist das? Und die haben mir das gesagt. Mhm. Und dann hat sich dann irgendwann eine Leidenschaft daraus entwickelt. Mhm. Und du musst ja auch im Laufe der Jahre ein irrsinniges Geld ausgegeben haben für diese Autos. Das ist ja das Problem, richtig. Das ist das Problem? Bist du verschuldet deshalb sogar? Na, verschuldet nicht, aber ich kann an keinem Auto im Geschäft oder so vorbeigehen. Ich muss mal gucken. Wie viel Geld, so, hast du das mal ausgerechnet, wie viel Geld du da schon reingesteckt hast in all diesen vielen, vielen Jahren? Ja, kann man nur über den Daumen, ja. 60.000, 70.000 Mark. 60.000, 70.000 Mark. Und wenn man die jetzt, diese gesamte Sammlung verkaufen würde, was käme dabei rum? Ja, dann müsste ich an den Sammler müsste ich dann dran treten. Also ich würde 30.000 Euro bestimmt. Mhm. Würde man dafür kriegen. Und jetzt, so im Moment, wie viele Autos kaufst du noch so im Monat? Kann man das so sagen? 100 Stück. 100 Stück. Aber du musst ja bald umziehen. Ja, doch, sicher. Hast du eine Freundin? Ich bin verheiratet. Du bist verheiratet? Seit 10 Jahren. Und was sagt die Frau? Die wird doch wahnsinnig wahrscheinlich, oder? Ja, eigentlich hat meine Frau mich da so ein bisschen hingeführt. Die hat vorher in einem Spielzeuggeschäft gearbeitet. Und hast du sie gar da auch noch kennengelernt? Ja, habe ich. Das ist ja lustig. Und die hat dann gesagt, sammeln doch mal die. Und dann bin ich dann zu einer gewissen Marke gekommen aus München. Und darauf habe ich mich dann spezialisiert, auf den Maßstab 1:87. Das sind die auf Eisenbahn kommen, also etwas kleiner noch. Also keine BMW-Autos? Ja, genau. Mhm. Und darauf hat sich dann eine Sammlung, hat sich darauf aufgebaut und so. Und das ist in der Tür drin. Also eine Tür habe ich dafür zugemacht und das Regal da reingebaut, damit ich dafür Platz hatte. Ich muss immer sagen, 45.000 kleine Autos hat er. Ja. Sammelt denn deine Frau auch mit? Jetzt mittlerweile, oder? Mehr oder weniger schon. Ich denke eigentlich, dass ich so manchmal auf die Nerven gehe. Mhm. Ich habe ja irgendwann mal versprochen, dass wann ich aufhöre. Aber ich denke, dass ich irgendwann doch mal die Kurve kriegen möchte und sage, nur Schluss, nur Ende. Jetzt spielen wir mal den bösen Gedanken durch, der wahrscheinlich für dich das Grauen ist. Mhm. Wir nehmen dir alle Autos weg. Oh. Alle Autos. Nee, ich glaube, das ist... Was dann? Das kannst du nicht machen, Jürgen. Das ist eine Welt für mich irgendwo. Ja, ne? Das ist eine Welt. Hm. wenn ich da in dem Arbeitszimmer sitze und die Autos poliere oder so, das ist eine Welt für mich. Weißt du, Oliver, ich kann es so gut verstehen. Ich habe einen Freund, der sammelt Spielzeug, Kleinspielzeug in einer Art. Mhm. Und ich habe dessen Wohnung vor Augen, so stelle ich mir deine Wohnung auch vor. Ja, so. Und der ist auch völlig verrückt. Der ist völlig weg und kauft auch alles und geht immer auf so Spielzeugbörsen und so. Richtig. Da gehe ich auch hin. Früher habe ich für kistenweise gekauft. Oh ja, und wir haben uns noch 50 Mark oder so. Neulich auch drüber unterhalten. Ich sage, Mensch, wenn das alles weg wäre plötzlich, ne? Hm. Kriegst du dann einen Koller, einen Psychokoller? Nee, das ist so wie das ist wie ein Kartenhaus, ja, was dann einstürzt. Das ist so Ecken, die einen halten. Aber es ist ja schon verrückt, was für ein Trieb da so in einem steckt, ne? Dass man so wie Jack sammelt. Sammelt. Spielst du denn mit diesen Autos manchmal auch? Nee, die werden dann nur verbessert oder so, sagen wir mal, so kleine Lackebenheiten werden geändert, es werden Leitungen gelegt, es werden Zündleitungen, wenn es geht, Heizleitungen werden gelegt, sowas. Wahnsinn. Also werden die noch etwas gesupert. Was machst du vom Beruf? Ich bin Werkschutz. Beim Werkschutz, ah ja. Mhm. Aber das heißt, dass sehr viel Freizeit dann drauf geht, indem du durch die Zimmer gehst und du durch die Regale gehst und guckst und dran bastelst und so. Mhm. Was für ein Traum bei dir, Kind zu sein, wenn du mal ein Kind kriegst. Wollt ihr Kinder? Eigentlich nicht. Die machen das alles durcheinander dann, ne? Ja, also wenn ich so denke, wenn so Nachbarskinder schon mal gucken und so mit so leuchtenden Augen wie so vor so einem Spielzeuggeschäft stehen oder so. Und dann kriegst du schon das Schweißausbrüche, ne? Ich schon Schweißausbrüche. Die packen jetzt da, die machen das durcheinander, machen das kaputt vielleicht sogar. Mhm. Weil was da auch an alles an Arbeit reinsteckt und die stehen alle haargenau und wenn einer schief steht, also muss ich schon zu der Herztropfen greifen. Das ist... Also, für dich ist das ja so ein Ding, dass du das immer weiter wirst führen in deinem Alter, bis du alt und grau bist? Ich denke ja. Ich denke, das halte ich wohl durch. Also dann wird es irgendwann eine 10-Zimmer-Wohnung sein müssen. Sein müssen, natürlich. Ja. Oder ich muss mich ein bisschen einschränken, so ein bisschen was in Kartons abpacken oder so. Ja. Nur noch die besten Stücke raushalten, wenn es gar nicht mehr geht. Ja. Aber ich denke, ich möchte irgendwo mein Ziel erreichen, 1 Million. Eine Million Autos. Eine Million. Und du hast jetzt 45.000. Mhm. Und das ist schon sehr viel. Mhm. 1 Million, das kann sich ja ein normaler Mensch gar nicht vorstellen, wie viele Autos das sind und wie viel Raum das braucht. Hast du denn auch Kontakt zu Gleichgesinnten, dass ihr da große Fachgespräche führt? Ja, das ist so Wochenende oder so, geht dafür dann schon drauf. Dann meine Frau macht dann das, setzt sich dann ins Wohnzimmer und lässt dann die alleine. Was kannst du froh sein, dass deine Frau dafür Verständnis hat? Ja, sonst könnte unter Umständen die Ehe kaputt gehen durch sowas. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber ich denke irgendwann, also manchmal nerv ich sie doch, denke ich. Mhm. Manchmal doch. Hast du denn so im realen Leben auch einen Autotick? Fährst du auch gerne ein Auto? Hast du ein Auto oder mehrere Autos? Ja, eins. Ich hatte mehrere, bevor das mit der Altautoentsorgung funktioniert gegriffen hat. Und ja. Dann musste ich das abschaffen. Jetzt habe ich nur ein Fahrzeug und das reicht auch und das ist auch so, sagen wir mal, mein Heiligtum. Was ist das für ein Auto? Das ist ein Fiat. Einen alten Fiat? Nee, das ist neueren. Ein neuer, also nichts Besonderes eigentlich. Nee, eigentlich nichts Besonderes. Ich dachte jetzt irgendeine Rarität oder ein Oldtimer oder so. Mhm. Du hast angerufen, um mir das mal zu erzählen, einfach. Ja, eigentlich schon, aber sagen wir mal so, dass ich irgendwo, sagen wir mal, dass ich selber merke, irgendwann ist Schluss, weil ich selber merke, wenn ich in den Laden gehe und da sind wieder neue Modelle, dass ich nicht dran vorbeigehen kann. Mhm. Das ist wirklich so eine Art, sagen wir mal, Sucht. Ja, du hast gerade auch das schon gebraucht, den Begriff Sucht. Ne? Ja. Also und dann hört das auf, irgendwie lustig zu sein, ne? Irgendwo ja. Dann ist es ernst, wenn man in Abhängigkeit quasi gerät von so einem Hobby, dann ist es schlimm. Ja, das fand ich auch. Einkaufen geht und sagen wir mal, sich nicht darauf konzentrieren kann, nur dass man Brot und Eier braucht, sondern wo ist der nächste Autoständer? Mhm. Also ich glaube, wenn das ist ja bei dir jetzt so verankert und so tief erwachsen, das kommt ja aus deiner Kindheit heraus. Mhm. Und wenn das jetzt eine immer, das hat ja eine Eigendynamik gefunden, glaube ich. Ja. Und das wird ja irgendwie auch immer stärker, ne? So wie du es beschrieben hast. Ja. Und wenn das sich jetzt wirklich auswächst zu einem handfesten psychischen Problem für dich, dass du sagst, die Autos beherrschen mich und ich nicht mehr mein Hobby. Ja. Das könnte ja sein, ne? Manchmal kommt es mir so vor. Ja. Dann würde ich an deiner Stelle, oder kann ich dir eigentlich nur sagen, dass du dir da von außen Hilfe holen musst? Ich glaube, dass du das nicht alleine kannst. So albern sich das anhört, wenn man über Autos, Kleinautos redet, aber ich glaube das. Mhm. Ich glaube, dass du da von außen Hilfe brauchst, dass du zu einem Psychologen gehen musst. Mhm. Dass das, sagen wir mal, so tief in meinen Wurzeln verankert ist, ja. Ja, das glaube ich. Bin ich ganz sicher. Ich bin ganz sicher, dass du das alleine dann nicht irgendwie... Ein Auto denken. Ich denke in PS und Hubraum. Ja, das glaube ich. Das ist gut möglich. Ich habe früher immer gesagt, wenn ich groß bin, möchte ich Lilliputaner werden oder Testfahrer bei Matchbox oder sowas. Wie süß. Habe ich früher bei meinen Eltern gesagt. Echt? das ist so ist das irgendwo verankert worden. Oder ja. Autos, die auf der Straße standen oder sowas, die konnte ich dann mit Sex aus dem Kopf raus aufsagen, ohne dass ich das Typische gesehen habe. Und so. Wahnsinn. Es ist irgendwo verankert. Ich fand das sehr interessant, mit dir zu reden, Oliver. Mhm. Also nochmal der Tipp von meiner Seite, wenn es wirklich überhand nimmt, wenn du das Gefühl hast, such dir Hilfe von außen, geh zu einem Psychologen. Mhm. Nein, ich denke, der lacht mich doch eher aus. Nein, der lacht dich, hundertprozentig lacht er dich nicht aus. Mhm. Ich bin hundertprozentig sicher, dass der es ernst nimmt. Wenn er die Dimensionen erstmal ermisst, die du da hinter dir hast mit der ganzen Geschichte. Mit Sicherheit nicht. Bin ja jetzt schon am Vorplan für nächstes Jahr und dann das Jahr. Da kommen auch wieder neue Fahrzeuge raus, die mir wieder fehlen. Und das ist ein Fass ohne Boden. Also, ich habe dir meine Meinung gesagt. Das ist ja nett von dir. Ich wünsche dir alles Gute. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön, Oliver. Tschüss. Tschüss. Tim, 27 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Tim. Hi. Was geht's? Um was geht's? Ja, was und geht's? Zwar um was ganz Besonderes. Ich bin adoptiert worden. Ja. Und habe das mit 14 Jahren von meinen Adoptiveltern mitbekommen. Ja. Indem ich heimlich in den Akten rumgewühlt habe. Ja, war natürlich sehr interessant, mal zu erfahren, was jetzt Sache war. Ich wollte auch mal meine richtigen Wurzeln kennenlernen. Klar. Und habe dann meine Eltern mal zur Rede gestellt. Ja, wurde dann natürlich, sag ich mal, belogen eher. Also die Adoptiveltern hast du zur Rede gestellt? Ja, ich habe gefragt, was das jetzt überhaupt heißt, was ist eine Adoption und so. Ich war ja mit dem Ganzen gar nicht vertraut. Mhm. Ja, und wir hatten dann ein Gespräch geführt, was aber nicht dazu führte, dass ich irgendwie ja animiert wurde, auch mal meine richtigen Eltern kennenzulernen, was ja auch mein Wunsch war. Ja. Und habe dann meine Akten dann irgendwann mal angefordert mit dem 19. Lebensjahr. Von meinen Adoptiveltern, die ganzen Adoptionsunterlagen, um mal nach meinen richtigen Wurzeln zu suchen. Ja, und das Ding war dann so, ich habe es öfters bei Fernsehsendern versucht, weil es ja dennoch sehr schwer ist, das Jugendamt zu versuchen. Ich habe es daher schon oft versucht, ein Jahr bestimmt. Dann habe ich es über mehrere Fernsehsender versucht und es ist jetzt auch mir gelungen, meine richtige Mutter zu finden. Aber jetzt erst, nach so vielen Jahren? Ja, jetzt vor kurzem. Das war am 10. diesen Monat. Am 10. diesen Monat? Ja. Und? Bei Franklin Sat.1. Über eine Talkshow. Richtig. Und das wird jetzt am Dienstag ausgestrahlt. Also da wirst du überrascht, du bist dann zu Gast und du wirst überrascht von deiner Mutter, oder wie? Ja, das wurde hier aufgezeichnet. Ja. Und es war so, meine richtige Mutter wurde gefunden. Ja. Ich selber bin auch krank, ich habe Krebs. Mhm. Seit 2 Jahren ist es bekannt und habe aber auch erfahren, dass es geerbt ist aus der Familie. Was für ein Krebs ist das? Das ist ein Magen-Darm-Krebs. Ja, ja. Aber es ist noch nicht so weit fortgeschritten und sag mal, für mich ist es jetzt auch eine Kraft, meine Familie gefunden zu haben. Mensch, was war denn das für ein Gefühl? Ich kenne ja das auch aus dem Fernsehen, aus solchen Talkshows. Man sitzt dann da auf der Bühne vor Publikum und da kommt die Mutter und dann passiert so ein ungeheuer intimer Moment. Und dann die Kameras und Scheinwerfer. Wie hast du dich denn da gefühlt? Also, es war ganz komisch. Die Kameras habe ich eigentlich gar nicht beachtet. Die waren für mich eigentlich wie Luft. Es war mir wichtiger, erstmal meine Mutter zu bekommen. Ja. Ich habe sie sofort in die Arme genommen. Ja. Das war ganz lustig. Ich hatte so eine Fernbedienung von dem Franklin bekommen, wo ich die Tür mit öffnen kann, um zu entscheiden, ob ich meine Mutter wirklich kennenlernen möchte. Wie spannend. Ja, wir hatten auch vorher noch eine DNA-Probe beide abgegeben, um ja auch die Wahrscheinlichkeit von 90,96% festzustellen, die ja auch so war. Ja. Und ich bin meiner Mutter sofort in die Arme. Meine Mutter war ja auch sehr fertig. Wir hatten auch noch psychologische Betreuung. Aber ich habe dann ja auf der Bühne gar nicht so viel reden können. Die richtigen Gespräche fanden dann ja hinterher statt. Dann im Backstage-Bereich mit der betreuenden Person. Warum hat deine Mama dich abgegeben damals? Das Problem war so, meine Mutter war sehr jung, hatte meinen Bruder, der ist 2 Jahre älter, der jetzt auch gerade neben mir sitzt. Nein, du brauchst nicht winken. jetzt bin ich vom Thema. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Sag mir mal, warum die Mutter dich damals abgegeben hat. Sie hat mich abgegeben, der war sehr jung. Mein Vater wollte kein zweites Kind. Sie hätte mich am liebsten im Bauch länger behalten oder mich aus dem Krankenhaus weggenommen. Mhm. Es sollte zur Adoption kommen. Ja. Und sie hatte als letzten Namen noch den Namen Peter gegeben, obwohl mein Name Tim ist, den ich von den Adoptiveltern bekommen. Also sie war zu jung und sie war überfordert damals mit der Situation. Richtig. So, jetzt sagst du uns nochmal, wann wir uns das alles angucken können. Jetzt... Ja, gerne. Wann? Ja. Am Dienstag. Am Dienstag? Um 11 Uhr auf Sat 1 bei Franklin. Bei Franklin. Nächste Woche Dienstag 11 Uhr morgens, ne? Also vormittags. Genau, vormittags. Ja. Und ich möchte hiermit nochmal alle Leute, die adoptiert sind, ja, animieren, nicht aufzugeben, es immer wieder zu versuchen. Ja. Es gibt immer eine Chance. Tim, ich danke für den Anruf. Wir gucken dich alle an. Alles klar. Bis dann. Alles Gute. Dankeschön. Ihnen noch eine angenehme Nacht. Dankeschön. Tschüss. Jo, tschüss. Ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik, Kerstin Klinger. Morgen sind wir wieder da. Für euch, 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.